Hier spricht das Notfallübertragungssystem. Wir verkünden den Beginn der diesjährigen Purge der Säuberung, die offiziell von der US-Regierung zugelassen wurde. Thank you. Schaff, Schaff, Schaff, Schaff.